Wir werden jetzt eigentlich fertig, es sei denn, ihr wollt mit Zugabe, ja? Ja. Ja? Aber bitte kein Tumulte, bitte kein Chaos. Redet, wir spielen noch eine Zugabe. Es dauert noch einen Moment, unser Pianist muss mal kurz das Klo. Muss jeder Augenblick wieder kommen. Muss ja auch mal sein. Also ich möchte noch mal darauf hinweisen, drin ist ein Kaffee- und Kuchenstand. Der Björn Neist hat, glaube ich, auch schon davon probiert. Also könnt ihr ruhig hingehen.